Spielart Hörspiel. Stäbe und dahinter ins Graue versetzt, der Himmel verarme. Was mir bleibt, sind die Bilder im Kopf. Ich kann sie hier arretiert, weggeschlossen, noch einmal aufkitzeln. Ich kann sie mir noch lustvoller durch den Kopf jagen, bis die erwünschte Reaktion erfolgt. Die kümmerliche Erlösung. Das hastige Spielvergnügen für den einarmigen Banditen. Ah. Bettina. War das dein Name? War's das? Ich weiß es schon nicht mehr. Es tut nichts zur Sache. Manchmal sehe ich aus dem Dunkel ins Helle. Ich sehe durch Wände und Herzen und Gitterstäbe. Und dann sehe ich ihr Gesicht. Es ist schön und kalt. Es gehört einer Toten. Aber der Tote bin ich. Die Achse des Bösen von Otto A. Böhmer. Regie Thomas Leutzbach. Sie sind nicht sehr gesprächig, Herr Dr. Calvers. Wenn ich Sie verteidigen soll, müssen Sie mir alles erzählen. Ich habe Sie nicht gebeten, mich zu verteidigen. Ich bin Ihr Pflichtverteidiger. Dann tun Sie Ihre Pflicht. Sehr witzig. Ich habe mir Ihre Akte angeschaut. Sehr dünn. Ja, alle meine Bücher sind deutlich dicker. Haben Sie meine Bücher gelesen? Nein, ich bin Anwalt. Auch Anwälte dürfen Bücher lesen, sogar solche, die vom Leben im rechtsfreien Raum handeln. Oder hat das die Anwaltskammer inzwischen verboten? Aus Ihrer Akte ist mir bislang nur eines klar geworden. Sie haben es förmlich darauf angelegt, verurteilt zu werden. Kein Wort haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorgebracht. Dafür habe ich ja jetzt Sie. Es gibt keine einzige Schilderung des Tathergangs aus Ihrer Sicht. Welche Tat, Herr Verteidiger? Und welche Sicht meinen Sie? Ich habe im Verlauf meines merkwürdigen Lebens viele Sichtweisen eingenommen. Es war wie ein Spiel. Das Spiel des Lebens, in das ich Menschen und Dinge gleichermaßen hineingezogen habe. Nun aber, da aus dem Spiel Ernst geworden ist und der Tod, das Stirb und Werde, das vorläufig letzte Wort spricht. Sie geben es also zu. Was gebe ich zu? Dass Sie Bettina Stanzel umgebracht haben. Pflichtverteidiger, Herr Steinmann. Steinfeld. Pflichtverteidiger, Herr Steinfeld, sind meines Wissens nicht gerade die Aushängeschilder Ihrer Zunft. Man gibt Ihnen die Fälle, die sonst keiner haben will. Sie sind in der Regel keine großen Leuchten. Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Eine solch bemühte mitleidheischende Einfältigkeit sehe ich mit Verlaub auch bei Ihnen am Werk. Nur zu. Sprechen Sie sich ruhig aus. Ich darf Ihnen aber sagen, dass man mich schon immer gerne unterschätzt hat. So wie man Sie vermutlich geradezu maßlos überschätzt hat. In Ihrer Akte hat sich übrigens auch die Bemerkung eines Literaturkritikers verirrt. Fragen Sie mich nicht, warum. Er nannte sie ein hocharrogantes Trüffelschwein, das fremde Böden durchwühlt, um zur eigenen Erbärmlichkeit vorzudringen. Aha, das habe ich mir gemerkt. Gut, nicht wahr? Nein. Also haben Sie nun Bettina Stanzel umgebracht oder nicht? Oder nicht. Herein! Die Tür ist auf! Guten Tag. Bettina Stanzel von der Redaktion Maxima. Wir waren verabredet. Waren verabredet? Sind wir es nicht mehr? Doch, natürlich. Entschuldigen Sie, ich habe mich verfahren. Der Weg zu Ihnen hier raus ist nicht ganz ohne. Einmal bin ich auf einem Forstweg gelandet, der sich als Sackgasse entpuppte. Und dann stand ich mit meinem Wagen auf einmal an einer Abhang. Erstaunlich abenteuerlich. Ich habe das Leben hier oben noch nie so gefahrenträchtig empfunden. Bei mir geht alles seinen geregelten Gang. Ich weiß. Das ist auch Ihren Büchern zu entnehmen. Klingt wie ein Vorwurf. Aber darf ich Sie trotzdem bitten, unverbindlich Platz zu nehmen? Danke. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Gern. Ich trinke einen Rotwein. Und Sie? Ich schließe mich an. Und ein Wasser, wenn Sie haben. Wasser gehört mit dazu, aus dem eigenen Brunnen. Den Rotwein beziehe ich von einem jungen Winzer aus dem Tal. Ein feiner, trockener Spätburgunder. An den habe ich mich mehr gewöhnt, als mir gut tut, sagt mein Hausarzt. Sind Sie ein Trinker, Enrico Calvas? Könnte man sagen, ja. Darf ich das in meiner Story über Sie schreiben? Nein. Das habe ich befürchtet. Werden Sie sich daran halten? Nee, das kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Zum Wohle. Zum Wohl. Ja, ist schön, dass Sie hier sind. Ich habe nicht häufig Besuch. Schon gar nicht von jungen, attraktiven Damen. So ganz jung bin ich auch nicht mehr. Aber attraktiv. In meinem früheren Leben, als junger Mann mit sehr einseitigen, nein, besser mit sehr eindeutigen Gedanken, hätten Sie sich gleich bei mir eingenistet. Ich hätte Ihr Bild herznah und schlüpfrig gemacht und... Ob wir jetzt nicht lieber zur Sache kommen wollen? Genau, kommen wir zur Sache. Noch einmal in diesem meinem langsam verlöschenden Leben möchte ich zur Sache kommen. Mit Ihnen. Sie überraschen mich ein wenig, Herr Dr. Calvas. Ich wollte den berühmten Dichter und Denker interviewen. Den Mann, der den Offenbarungsgedanken neu und menschennah ausgesprochen hat. Ich sehe, Sie haben sich vorbereitet. Vermutlich fast alles gelesen, was über mich geschrieben worden ist. Brav, brav. Der Dichter und Denker, sagen Sie. Der Dichter und Denker ist ein einsamer älterer Herr, der unter mancherlei läppischen Gebrechen leidet. Nicht aber unter einer toten Hose. Da ist noch mildes Feuer drin, meine Liebe. Feuer, das so lange brennt, bis es dann doch verglimmen muss und ein Häuflein Elend übrig bleibt. Kalte Asche. Mit anderen Worten und weniger schwurbelig ausgedrückt, ich bin und bleibe ein altes Ferkel. Herr Calvas, ich stelle jetzt mal den Rekorder an, wenn es recht ist. Ab jetzt kann alles gegen mich verwendet werden. Nun denn, ich bin bereit. Gespräch mit Enrico Calvas. Ort, seine Hütte auf dem sogenannten Geiersnest hoch über dem Markgräfler Land. Zeit, Montag, der 2. Oktober 2002, 16.45 Uhr. Herr Calvas, ich möchte mit ein paar Daten zu Ihrer Person beginnen. Enrico D. Calvas. Wofür steht eigentlich das D? Sag ich nicht. Betriebsgeheimnis. Sie müssen schon raten. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Detlef, Dieter... Kalt, ganz kalt. Also, Enrico D. Was auch immer das heißen mag, Calvas. Ich krieg das übrigens raus. Ich habe bislang noch alles rausgekriegt, was ich rauskriegen wollte. Nicht unbedingt zum Vergnügen der Beteiligten. Ach. Jahrgang 1900... Ich weiß selber, wie alt ich bin. Gut. Geboren in... Warendorf. Im Münsterland. Abitur. Studium von Philosophie und Literaturwissenschaft an den Universitäten Münster und Freiburg. Im Breisgau. Promotion mit einer Dissertation über Hegel. Danach erst Privatdozent, dann außerordentlicher Professor für Philosophie in Freiburg. Erste Veröffentlichungen. Durchschlagender, geradezu frappierender Erfolg mit dem 1987 erschienenen Roman Hitzacker. Ja. Von einer ganz neuen Prosastimme ist damals die Rede, von einem Wort- und Sprachgewitter, einem Angriffskrieg auf die innere Sicherheit. Enrico D. Calvas zählt mit einem Mal zu den führenden Autoren der Republik. Er quittiert den Ruhm durchaus selbstgefällig. Ich gebe nur wieder, was meine Recherche ergeben hat. Keine Talkshow-Tante, kein Interview, Kaspar. Sei vor dem Mann sicher, heißt es, er ist der wandelnde Klugscheißer. Wer hat das geschrieben? Das tut er nicht zur Sache. Außerdem ist es schon so lange her, dass es schon gar nicht mehr wahr sein kann. Gut, wenn Sie es sagen. Ich will nachsichtig sein. An sich bin ich aber nachtragend. Das dürfen Sie ruhig schreiben. Gut. 1989 erscheint ein zweiter Roman. Villa Andromeda. Ja. Bei Weitem nicht so erfolgreich wie der Erstling. Man konstatiert eine merkwürdig verrätselte Sprache des Autors und mangelnde Angriffslust. Der wandelnde Klugscheißer hat genug Geld auf seinen Konten. Er ist zahnlos geworden. Nun säuft er nur noch aus der goldenen Schnabeltasse, schreibt der bereits erwähnte Kritiker. Der mag sie anscheinend ganz und gar nicht. Trotzdem geht alles seinen Gang. Sie erhalten unter anderem den Bremer Literaturpreis, den Fontane-Preis, den Kleist-Preis. Was wollen Sie eigentlich? Sie wissen ja schon alles. Ja, fast. Gut. Danach sind Sie fast ein ganzes Jahr von der Bildfläche verschwunden. Ihre Ehe sei in die Brüche gegangen, heißt es. Aha. Frau und Tochter hätten Sie verlassen, weil Ihre ungebremste Egomanie nicht mehr auszuhalten sei. Aha. Man vermutet sie in der Südsee, auf Amrum, in den Beskiden und in der Nähe des heiligen Berges Kailash. Dem hatten sie zuvor bereits ein Essay gewidmet. Waren Sie da? Das müssen Sie rausfinden. Aha. Und auf einmal sind Sie wieder da. Äußerlich verändert, schlanker geworden, das strähnige Langhaar zugunsten einer adretten Kurzhaarfrisur gekappt. Ihr Tonfall lässt aufhorchen, die Reaktion darauf auch. Der wandelnde Klugscheißer wandelt nicht mehr, heißt es. Und dann weniger freundlich. Er war nie klug, aber er scheißt noch. Und zwar vornehm und dünn. Schreibt unser Freund der Kritiker, ja. Es folgt das Buch. Das kleine Ich. Enrico D. Calvas als Philosoph, nicht mehr nur Literat. Das kleine Ich hat einen ähnlichen Erfolg wie ihr erster Roman. Mich persönlich erstaunt es übrigens. Sie an? Ja. Ich gebe zu, ich kann mit dieser Art von Büchern nichts anfangen. Und Ihr neuer Roman, nun ja, davon wird ohnehin noch zu reden sein. Na, hoffentlich. Nachts ist es am schlimmsten. Da stirbt das kleine Ich den Raster, den Verfahrenstod. Es stirbt in Raten. Man löscht es aus und doch glimmt es weiter. Ich bin unschuldig, sagt das kleine Ich. Meine Schuld besteht nur darin, dass ich überhaupt noch da bin. Was man mir zur Last legt, habe ich nicht getan. Es geschah ohne mein Zutun. Die Liebe, oder was man eben die Liebe nennt, ist keine Himmelsmacht. Sie steigt vielmehr auf aus dunklem Gewölbe, aus Seelenabgründen. Sie tut, was sie tun muss. Ein Dichter und Philosoph, der vor Gott und den irdischen Instanzen keine Angst hatte, dafür aber die Syphilis mehr als den Teufel fürchtete, sagte vor 300 Jahren: Willst du eine Vorstellung von der Liebe? So schau die Spatzen in deinem Garten. Sieh deine Tauben. Betrachte den Stier, welchen man zu der Ferse bringt. Schau den wilden Hengst, den zwei seiner Stallburschen der Stute zu führen, die friedlich wartend ihren Schweif fortdreht, um ihn zu empfangen. Sieh das Leuchten seiner Augen. Höre sein Gewirr. Betrachte sein Springen und Tänzeln, seine gespitzten Ohren. Sein Maul aufgetan in kurzem Zucken, seine geblähten Nüstern, den Atem, der flammend daraus bläst, die Mähne, die sich sträubt und wogt, die herrische Bewegung, womit er sich auf das Ziel wirft, welches ihm die Natur bestimmte. Sie machen es mir wirklich nicht leicht, Herr Dr. Calvas. Ich bin noch nicht dazu da, es Ihnen leicht zu machen. Wozu sind Sie überhaupt da? Ich weiß es nicht. Der Mensch ist die Antwort auf eine Frage, die falsch gestellt wurde. Von Anfang an. Ich meine, warum sind Sie hier in diesem Gefängnis? Sind Sie ein Mörder, Herr Calvas? Warum musste Bettina Stanzel sterben? Wir alle müssen sterben, Herr Verteidiger. Leben ist immer lebensgefährlich. Verdammt nochmal, machen Sie endlich das Maul auf, Sie elender Klugscheißer. Das ist Klugscheißer. Ja, ja, so gefallen Sie mir, junger Mann. Wie Sie aus sich herausgehen. Brav, brav. Man muss aus sich herausgehen. Denn der innere Bezirk des Menschen ist eigentlich ein Sperrbezirk. Er, der Mensch, hat sich fälschlicherweise daran gewöhnt, ihn wie seinen eigenen Schrebergarten besetzt zu halten. Ich vermute, dass solche Überlegungen Ihnen fremd sind und fremd bleiben. Sie sind ein Spießer. Sie denken in Paragraphen und Absätzen. Das Leben ist für Sie so spannend wie ein Besuch im Einwohnermeldeamt. Und dennoch kann auch einer wie Sie eines schlechten Tages die absolute, die existenzsprengende und zerstörerische Überraschung erleben. Dann brechen alle Dämme. Sie wollen mir also nicht Ihre Geschichte erzählen? Die Geschichte, die Sie meinen, steht in einem Buch. Das ganze Leben steht in einem Buch. Dem Buch des Lebens. Scheiße, Sie kennen mich mal. Ungern. Sie sind nicht mein Typ. Machen Sie auf. Ich bin fertig. Sollte ich mich nun unfreundlich über Ihre späteren Schriften äußern, dann bitte ich schon vorab um Nachsicht. Warum? Sie sind erfreulich ehrlich und gesetzlich nicht verpflichtet, meine Bücher zu mögen. Darauf kann man sich einstellen. Für den diplomatischen Dienst wären Sie wahrscheinlich weniger geeignet. Da hat es mich auch nie hingezogen. Ich war schon immer für die Abteilung Attacke zuständig. Allerdings habe ich mit der Zeit dazugelernt, eine Spur diplomatischer bin ich jetzt schon. Na, ich gern. Ich bin ein Freund altmodischer Zurückhaltung. Mein Herz trage ich nirgendwo. Schon gar nicht auf der Zunge. Es sei denn, eine halbwegs attraktive Frau kommt bei Ihnen vorbei. Dann sind Sie ja wohl keineswegs zurückhaltend. Nein, dann bin ich mehr der alte Bock. Den ich ansonsten nicht allzu sehr herausfinden lasse. Sprachlich war das schief, Herr Dr. Bock. Sie sollten am besten überhaupt nichts heraushängen lassen, ja? Prost. Trinken wir auf die traditionelle Sittsamkeit und verriegelte Hosen. Auf Ihr Wohl. Oh. Es wird ein Gewitter geben. Die sind hier oben immer besonders heftig. Ich weiß nicht, ob ich sie dann noch weglassen sollte. Sie versuchen es wohl mit allen Mitteln, hm? Sogar Blitz und Donner lassen Sie für sich arbeiten. Aber das kommt nicht in Frage. Natürlich fahre ich wieder. Ich habe zu tun. Und ich werde erwartet. Schön für Sie. Auf mich wartet keiner. Schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Ich bin zwar noch eine Person des öffentlichen Interesses, aber das Interesse lässt nach. Nur selten fragt noch einer nach meinen Schriften. Das nicht heißt, dass sie gelesen oder gar verstanden würden. Der Mensch, Enrico Calvas indes, ist ein lebender Toter. Sein Verfallsdatum längst überschritten. Ach, das ist doch alles Quatsch. Sie kokettieren mit ihrer angeblichen Außenseiterrolle, dass einem schlecht werden könnte. In Wirklichkeit ist jedes Interesse heute zwangspersonalisiert. Nicht mehr die Inhalte zählen, sondern nur noch die platten Köpfe, die dafür stehen. Nehmen Sie nur die Politik, alles nur Charaktermasken. Haben Sie Charaktermasken gesagt? Vergnügliche Wortwahl, hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Charaktermasken. Das war in meiner Studentenzeit die Bezeichnung für die herrschenden Figuren, die natürlich allesamt austauschbar waren. Dass sich dieser Begriff bis in Ihre Generation frisch gehalten hat, erstaunlich. Ich darf auf das Wesentliche zurückkommen. Bitte. Danke. Nach dem kleinen Ich kam das kleine Buch. Sie stünden für eine neue Frömmigkeit des Denkens, eine Demut, die sich stolz macht unter dem ihr Zugemuteten, stand dazu in der Süddeutschen. Und Calvas, der einsame Rufer in der Wüste. Na gut, die neue Frömmigkeit klingt ein bisschen doof, war aber nicht unbedingt falsch. Andererseits trifft es auch das, was man danach mit meinem Buch angestellt hat. Es wurde ja so gelesen, als sei ich ein kleiner Religionsstifter. Es gibt sehr viele Esoteriker, müssen Sie wissen. Die sinnieren und werkeln vor sich hin, scheinbar unberührt von aktuellen Zeitproblemen. Diese Klientel, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe, hat sich meines Buches ebenfalls angenommen. Dafür kann ich nichts. Oh doch, dafür können Sie sehr wohl etwas. Wie bitte? Leute wie Sie sind zwar darauf spezialisiert, sich aus der Verantwortung zu stehlen, aber das sollte man Ihnen austreiben. Ich höre da einen gewissen Tonfall heraus, der mir nicht so ganz schmeckt. Verzeihung. Aber... ja, wie Sie schon richtig bemerkt haben, ich tauge nicht für den diplomatischen Dienst. In der Tat. Lassen wir es so, wie es ist. Ja, an meinen Begehrlichkeiten Ihnen gegenüber ändert Ihr Benehmen nichts. Im Gegenteil. Wohlsein. Auf Ihr Wohl. Sie werden sich noch wundern. Kommt jetzt wieder der offizielle, der ungemütliche Teil? Sozusagen. Naja. Herr Calvas, Sie leben nun schon mehr als 10 Jahre in dieser Abgeschiedenheit. Allein, nach allem, was man so weiß. Sie sind aber noch immer verheiratet, haben eine 20-jährige Tochter, die in Berlin studiert, und Ihre Frau, zumindest ist sie auf dem Papier immer noch Ihre Frau, lebt im Taunus. Taugt Ihr Lebensentwurf nicht für ein normales Familienleben? Was bitteschön ist ein normales Familienleben? Können Sie mir das sagen? Nun ja, das Übliche eben. Mama, Papa, 1-2 Kinder. Man bleibt zusammen, weil sich das so gehört und weil die Alternativen nicht gerade verlockend sind. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Um Gottes Willen, nein. Das hätte mich bei Ihnen doch sehr gewundert. An sich möchte ich mich zu privaten Dingen nicht äußern. Andererseits gibt es eine bestimmte Ignoranz, die es mir schwer macht, zu schweigen. Leute wie Sie geben immer vor, grundsätzlich über alles Bescheid zu wissen. Auch über die innigsten, intimsten Dinge. Über das Herzschlagfinale, in das die Liebe unweigerlich mündet, wenn sie zur Ordnungsmacht wird. Ich habe meine Frau und meine Tochter geliebt. Ich liebe sie immer noch. Ja, aus sicherer Entfernung. Ja, was gibt es dagegen einzuwenden? Liebe verträgt nur eine gewisse Grundausstattung an Zärtlichkeit und Nähe. Alles, was man ihr darüber hinaus noch aufbürdet, kann sie nicht stemmen. Ich habe, besser gesagt, wir haben daraus unsere Konsequenzen gezogen. Rechtzeitig. Ehe aus Liebe Hass werden konnte. Was Sie da sagen, könnte auch Frau Dr. Gönnewein im Goldenen Blatt sagen. Na und? Vielleicht ist ja Frau Dr. Gönnewein eine sympathische, kluge Frau. Sie ist Anfang 60, hat eine Frisur wie ein Wischmopp und ihre Leibesfülle bringt es mit sich, dass sie genauso breit wie hoch ist. Ich wiederhole mich, na und? Wenn Sie darauf hinaus wollen, dass nicht jeder so attraktiv wie Sie sein kann, das habe ich längst kapiert. Ich sehe es gern. Es bringt mich, wie gesagt, auf bestimmte eindeutige Gedanken. Ich kenne Frau Dr. Gönnebier vom Goldenen Blatt nicht, weder persönlich noch als Leser Ihrer Zeitschrift. Sie haben sie nicht sehr freundlich beschrieben. Genauso breit wie hoch. Aber wenn sie tatsächlich so aussieht, dann ist ja wohl klar, dass ich lieber mit Ihnen hier zusammensitze. Auch wenn mich inzwischen Zweifel beschleichen, ob unser Gespräch etwas Wesentliches einbringen kann. Sie sind scharf auf mich, aber Sie mögen mich nicht. Verkürzt ausgedrückt, ja. Sie gehören zu einer Sorte von Menschen, die in den letzten Jahren einen fast folgerichtigen Siegeszug angetreten hat. Zumindest gilt das für unsere westlichen Demokratien. Diese Menschen wissen über alles Bescheid. Sie kennen ihre Rechte, weniger ihre Pflichten. Sie proben die unentwegte Selbstverwirklichung. Ihr Außenleben ist kontaktintensiv und auf Spaß angelegt. Ihr Innenleben ärmlich und schadstoffarm. Sie kennen keine Geheimnisse mehr. Kein Erschauern. Das Erhaben ist ihnen fremd. Desgleichen jenes dunkle Wunder, das wir Seele nennen. Wer ist wir? Ich kenne kein dunkles Wunder, das ich Seele nenne. Schließen Sie nicht von sich auf andere, Herr Dr. Calvas. Haben Sie je eine Seele zu Gesicht bekommen? Blöde Frage. Wollen Sie damit behaupten, dass sich alles, was sich unserem Blick, unseren Röntgen- und Bildschirmapparaturen entzieht, nicht existent ist? Schon gar nicht so etwas Altertümliches und Überholtes wie die Seele. Aber die Seele lebt. Sie wird sichtbar, wenn man sie sehen will. Zum Beispiel sehe ich Ihre Seele, wenn Sie mich missvergnügt anschauen. So wie jetzt. Ihre Seele hat nicht viel zu lachen bei Ihnen. Sie haben sie klein und kümmerlich werden lassen. Ihre ursprüngliche Schönheit ist fast schon verloren. In Ihrem Innern ist es kalt. Von dem, was den Menschen seit unvordenklichen Zeiten Halt gab und eindringliches Licht an ihren Horizont zauberte, wollen Sie nichts mehr wissen. Das Gute, Wahre und Schöne interessiert Sie nicht. Sie interessieren sich nur noch für sich selbst. Ich bin das Gute, Wahre und Schöne. Wie wär's denn mit dieser Variante? Aber im Ernst, finden Sie nicht, dass Sie blödes Zeug daherreden? Sie kommen mir vor wie ein Pfarrer, den man auf den Zug gesetzt hat. Von Gott darf er und kann er nicht mehr reden, also fischt er woanders im Trüben. Seele, Ergebenheit, Demut, hinhören auf die Stimmen des Seins, was da sonst noch verbraten wird, fürchterlich. Besonders dann, wenn man weiß, dass Sie in den Abgründen Ihrer sogenannten Seele ganz anders denken und auch ein ganz anderer sind. Wir sollten das Gespräch am besten abbrechen. Es hat keinen Zweck. Ich weiß auch gar nicht, warum Sie auf die Idee gekommen sind, ausgerechnet mit mir ein Interview führen zu müssen. Eigentlich war es ein Auftrag meines Chefs. Er meinte, Gegensätze ziehen sich an. Mein Witzbold, Ihr werter Herr Chef. Er hätte auch Herrn Dr. Jürgensohn schicken können, unseren Hausphilosophen. Der ist knapp 1,90 groß, klapperdürr und hat Mundgeruch, schielt wie ein Rabe und ist ein bekennender Verehrer Ihrer Schriften. Klingt substanziell anregend. Vom Äußeren her ist mir allerdings die gegenwärtige Lösung immer noch lieber. Wir können es ja noch mal versuchen. Na schön. Ja, ich sagte ja, Sie können jetzt nicht mehr weg. Das Gewitter steht direkt über uns. Und der Regen kommt hier immer mit ungeheuren Mengen runter. Die einzige Zufahrtsstraße ist sofort überschwemmt. Überzeugen Sie sich selbst. Gehen Sie mal auf die Terrasse. Mach ich glatt. Ich möchte mir sowieso mal die Beine vertreten. Tun Sie das. Ich werde so lange ein stilles Örtchen aufsuchen. Würde ich sagen, das haben Sie absichtlich gemacht. Was? Mich ausgesperrt. Quatsch. Sie können oben im Bad Ihre Sachen ausziehen und ein heißes Bad nehmen. Meine Hütte heißt zwar die Hütte, das hat sich irgendwann so eingebürgert, aber eigentlich ist es gar keine Hütte, sondern ein kleines Häuschen mit allem Komfort. Die Badewanne ist groß genug. Das Wasser wird heiß und steht in ausreichender Menge zur Verfügung. Ihre Sachen hänge ich über die Heizung zum Trocknen. Sie können einen Bademantel meiner Frau haben. Frisch gewaschen. Nicht benutzt. Du willst mich nackt sehen. Gib's zu. Ja. Was ist das eigentlich für eine Suppe, die ich da mit Ihnen auslöffle? Ein badisches Schneckensüppe. Spezialität des Hauses. Und? Hast du durchs Schlüsselloch gelinst? Natürlich. In meinem Haus kann ich so viel durchs Schlüsselloch schauen, wie ich will. Und was hat der ältere Herr gesehen? Vorwiegend Ihren Hintern. Gefällt dir mein Arsch? Ja. Willst du ihn noch mal sehen? Von nahem? Leibhaftig? Später vielleicht. Nicht beim Essen. Aber es aber später noch zur Verfügung steht. Sie sollten die Gelegenheit nutzen, wenn sie sich noch bieten, in Ihrem Alter, Herr Dr. Kalvas. Oje. Ich bin ganz schön besoffen. Ne? Prost. Auf unser Wohl. Ich gebe zu, dass diese Situation nicht ohne Reiz ist. Ja. Eigentlich habe ich mir so etwas schon lange gewünscht. Eine junge, attraktive Frau ist bei mir und der Alkohol und die Umstände könnten sie dazu bewegen, dass sie sich mir ganz zeigt. Wissen Sie, in meiner selbst ausgeheckten Einsamkeit ist das eine Wunschvorstellung, die mich manchmal fast krank macht. Noch einmal nur in diesem radikal abschnurrenden Leben den nackten Leib einer jungen Frau erkunden. Ihn erforschen und liebkosen, mit Händen, mit Zunge und Mund. Ich möchte dich spüren, dich riechen. Dafür gebe ich alle geschriebenen und ungeschriebenen Bücher, alle erteilten und nicht erteilten Literaturpreise, aber... Aber irgendwie ist dir die Stimmung abhanden gekommen. Du hast Angst zu versagen? Sie verstehen mich falsch. Ich will nicht mit Ihnen schlafen. Der Koitus als solcher ist mir einigermaßen gleichgültig. Worum es mir geht, ist das Wunder der Leiblichkeit. Der weiblichen Leiblichkeit. Von der ich nur noch schmerzliche Erinnerungsbilder mit mir herumtrage. Du bist ein Spinner. Aber sei es drum. Eine gute Tag am Tag soll man ja tun. Bitte, bedien dich. Nein, so nicht. Meine Leiblichkeit steht dir zur Verfügung. Bitte ziehen Sie den Bademantel wieder an. Also jetzt müsste ich ja fast beleidigt sein. Nein, nein. Gut, dann möchte ich aber bitte noch Wein. Sehr viel Wein. Zum Wohl. Tja, in diesem Augenblick kann ich verstehen, wie du lebst. Die vollkommene Ungebundenheit, die schwere götetische Ruhen in sich. Alles passt zusammen in so einem Augenblick. Aber solche Augenblicke vergehen. Sie sind nicht wahr und nicht wirklich. Sagen Sie mir, wie Sie leben wollen, Bettina. Sie werden nicht ewig jung sein, nicht ewig schön und erfolgreich. Wie wollen Sie mit Ihrer produktiven Unruhe umgehen, wenn es eng wird für Sie? Wenn Jüngere an Ihre Stelle drängen, wenn die erste langanhaltende Müdigkeit des Lebens kommt, was werden Sie dann tun? Ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Was ich weiß, ist, dass wir in einem Lügengebäude leben. Die Wirklichkeit, wie sie uns vorgezeichnet wird, ist nicht die Wirklichkeit. Das müssten Sie doch besonders gut wissen, Herr Dr. Calvers. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Sie weichen aus. Wie wollen Sie leben, frage ich nochmal. Wie wollen Sie leben, wenn Sie sich entscheiden können? Wollen Sie eine Familie? Wollen Sie Kinder? Nein, auf keinen Fall. Ich will für mich selber verantwortlich sein. Nur für mich selbst, für keinen anderen. Und schon gar nicht für so ein kleines, hilfloses Kind. Das glaube ich Ihnen nicht. Und glauben Sie, was Sie wollen? Ihre Augen. Ihre sehr schönen grün-blauen Augen. Sagen mir etwas anderes. Sie sind aber nicht grün-blau, meine sehr schönen Augen. Blau sind sie, blau. Und sie sagen nur, dass ich einigermaßen betrunken bin. Und du auch, Alter. Du guckst schräg, weißt du was? Mag sein, aber ich bin ein versierter Trinker. Ja, ich auch. Wer als erster besoffen ist und vom Stuhl fällt, hat gewonnen. So weit sollte es nicht kommen. Wenn Sie müde sind, können Sie sich zurückziehen. Das Gästezimmer oben ist für Sie hergerichtet. Kann man das von Ihnen abschließen? Natürlich. Aber Sie haben von mir nichts zu befürchten. Wer weiß, vielleicht spielst du ein ganz raffiniertes Spiel mit mir. Tust du, als wenn nichts läuft und dann auf einmal... Vorhin hättest du meine ganze prächtige Leiblichkeit haben können. Umsonst. Womöglich hätte es mir sogar gefallen, sie... wie sagtest du? Mit Händen, Zunge und Mund erforschen zu lassen. Aber jetzt... Jetzt bist du zu. Genau. Dein Bademantel geht aber immer wieder auf. Ich sehe deine Schenkel. Mach dich das an? Ja. Nein, dann komm mal her. Hey, aus! Hui, Platz! Was machst du da? Mach dir das Spaß, mich zu demütigen. Das ist nichts für dich. Viel zu gefährlich. In deinem Alter muss man vorsichtig mit dem Sex umgehen. Am besten gar nicht mehr. Wie viele alte Säcke sind schon beim Bumsen gestorben? Einfach so. Schön für sie. Ein Albtraum für die Frauen, der sie sich abgemüht haben. Leute wie du müssen da kürzer treten. Wozu bist du so ein sogenannter Dichter und Denker? Da kannst du dir doch alles verkneifen und in geistige Energien umsetzen. Andere, die nicht Dichter und Denker, können das nicht. Die müssen ihre Hässlichkeit, ihr Alter aushalten und können sich bestenfalls noch einen runterholen. Aber vielleicht bist du ja gar kein Dichter und Denker, sondern... ein ganz anderer. Mag sein, dass ich schweinische Gedanken habe, aber das eigentliche Schwein, das bist du. Das ist merkwürdig. Du bestätigst mein Frauenbild und zerstörst es zugleich. Du hast kein Herz. Du bist schön und aufreizend, wie es eine Frau nur sein kann. Aber du hast kein Herz. Die Frauen, die ich liebte, lieben musste, hatten Schönheit und Herz. Und Seele. Vergiss bitte die Seele nicht, Alter. Es hat eingeschlagen. Hier bei uns? Nein, nirgendwo hat es eingeschlagen. Ich sollte, glaube ich, nicht so viel trinken. Vielleicht wäre ich dann nicht so unleidlich. Was meinst du? Nichts. Vielleicht würde es mir aber auch besser gehen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, in einer Welt zu leben, in der die herrschenden Wahrheiten Lügen sind. Willst du wissen, was ich damit meine? Nicht unbedingt. Aber du wirst es mir sowieso sagen, nehme ich an. Es gibt ein Beispiel für die massenhafte Gehirnwäsche, der wir unterzogen werden, ohne es zu merken. Das ist der 11. September. Oh. Doch, die Terroranschläge haben etwas bewirkt, was beabsichtigt gewesen sein muss. Ich meine nicht die Anschläge als solche, die waren schrecklich genug, ich weiß. Ich meine die Folgerungen, die daraus gezogen wurden. Es gibt nur noch Gut und Böse. Wer nicht gegen den Terror ist, ist für ihn. Quer durch eine geschundene Welt wird die Achse des Bösen gezogen. Ich möchte jetzt bitteschön nicht über den 11. September reden. Warum nicht? Terror müsste Ihnen doch nach wie vor geläufig sein, auch wenn Sie jetzt den Geist um sich herum säuseln lassen. Ich bin ein bewusst unpolitischer Autor und gedenke es auch zu bleiben. Sie reden blech, Herr Dr. Kalvas. Oder sollte ich sagen... Können Sie eigentlich auch mal irgendetwas einfach nur zur Kenntnis nehmen, es unkommentiert lassen? Ich bin ein bewusst unpolitischer Autor und gedenke es auch zu bleiben. Das meine ich so, wie ich es gesagt habe. Punkt. Okay. Ich nehme es hiermit zur Kenntnis. Auch wenn es nicht ganz der Wahrheit entspricht. Ich weiß schon wieder nicht, was Sie meinen, Frau Stanzel. Oh doch, das wissen Sie wohl. Zumindest ahnen Sie längst, worauf ich hinaus will. Keineswegs. Ich denke, dass Sie eine Person sind, die in Ihrem Beruf über Leichen geht. Oder anders ausgedrückt, mag sein, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter unangenehm geil bin. Sie aber... Ja, sprechen Sie sich ruhig aus. Sie aber sind karrieregeil. Oh, jetzt haben Sie es mir aber gegeben. Für Ihre Karriere tun Sie alles. Sie opfern Überzeugungen, Freunde... Und ich gehe über Leichen. Genau. Das müssen gerade Sie sagen, Herr Dr. Kalvas. Auf Ihre ganze lügenhafte Existenz passt der Titel eines alten Westerns. Leichenpflastern seinen Weg. Sie sind nicht ganz dicht, Gnädigste. Kann das sein? Und Sie sind nicht der, der Sie zu sein vorgeben. Kann das sein? Passen Sie auf, was Sie sagen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ab jetzt nämlich kann alles gegen Sie verwendet werden. Es geht nur noch darum, dass Sie Ihren Arsch retten. Herr Dr. Kalvas. Oder sollte ich lieber sagen, Herr Friedrich? Was soll das? Das wissen Sie genau, Herr Friedrich. Enrico Kalvas ist nur der literarische Pappkamerad, hinter dem Sie sich all die Jahre versteckt haben. Der bewusst unpolitische Autor Enrico D. Kalvas ist in Wahrheit ein hochpolitischer Gewalttäter. Sie sind Gregor Friedrich, führender Kopf der Terrorgruppe Qumran. Graue Eminenz, seit Jahrzehnten gesucht, abgetaucht in alle Ewigkeit. Zwischenzeitlich gesichtet in Venezuela, Honduras, Nicaragua, im Irak oder sonst wo. Aber alles nur Luftspiegelungen, Phantome, sodass die Behörden schon resignierten und sie für tot erklären wollten, Herr Friedrich. Da haben Sie sich doch wahrscheinlich herzlich totgelacht. In Ihrem Geiersnesten, wo Sie den erfolgreichen, dezenten, kauzigen Innerlichkeitsdichter geben, Enrico D. Kalvas. Na, was sagen Sie nun? Gar nichts. Was soll ich sagen? Nee, Sie könnten leugnen. Zum Beispiel... Oder mich erschießen. Warum sollte ich leugnen? Über das Erschießen können wir reden. Ich liege und schaue und sehe nur das Dunkel, das von unsichtbaren Blitzen erhellt wird. Mit geschlossenen Augen. Im geschlossenen Raum. Ich war nie gewalttätig. Ich habe alles im Kopf ausgemacht. Ich bin kein Mörder. Man hat mich zum Mörder erklärt. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein, denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Denn jeder Engel ist schrecklich. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Du trinkst ja gar nichts mehr. Bist du besoffen oder beleidigt oder beides? Und vielleicht vertrage ich ein bisschen mehr als du. Alkoholiker. Alle Dichter und Denker sind Alkoholiker. Goethe zum Beispiel hat mehr als 3 Liter Wein am Tag gesoffen. Und Hegel. Aber war, glaube ich, noch schlimmer. Alkohol und Terror. Die Muslime sind deshalb so gefährlich, weil sie nichts trinken. Vielleicht ist es besser, wenn du ins Bett gehst. Ja. Oder willst du die große Enthüllungsstory heute Nacht noch schreiben? Ich laufe dir nicht weg. Ich weiß. Außerdem habe ich alle Fakten über dich an sicherer Stelle hinterlegt. So oder so. Du fliegst auf. Aber erzähl mir erstmal noch was vom kleinen Ich. Dem Erfolgsbuch, aus dem deine Anhänger, sie sind vermutlich alle weit über 60 und extrem friedfertig, sich heute noch gegenseitig vorlesen, sagt man. Was sind das für Leute, die sich von einem Terroristen derart haben leimen lassen, dass sie sich wahrscheinlich sogar weigern werden, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen? Die du ans Licht bringen wirst. Richtig, die ich ans Licht bringe. Dein Aufstieg in die erste Liga des Enthüllungsjournalismus. Ja, könnte man so sagen. Nun denn, an mir soll's nicht liegen. Ich war unwichtig und bin zuletzt noch viel unwichtiger geworden. Aufgrund innerer Umstände, über die möglicherweise noch zu reden sein wird. Das kleine Ich, mein kleines Ich. Tja, das kleine Buch hat in der Tat erstaunlich viele Leser gefunden. Sie sind übrigens zu deiner Information keineswegs alle über 60 und auch nicht alle sonderlich friedfertig. Ich stelle da die These auf, dass das Ich eine historisch zufällig entstandene Bewusstseinsinstanz ist. Das ist zugegeben keine sehr menschenfreundliche These. Dieses Ich als historisch zufällige Bewusstseinsinstanz diente einst der Steuerung überhandnehmender Komplexitäten. Darüber hinaus hatte dieses Ich jedoch nichts Unverzichtbares oder besonders Wertvolles zu bieten. Eines Tages wird dieses Ich wieder verschwunden sein. Und keiner wird es vermissen. Wir werden dann kein Individualbewusstsein mehr haben, sondern ein Maschinenbewusstsein. Ja, wir werden selbst immer mehr zu Maschinen. Vom Kopftier wird der Mensch zum Hochleistungsaggregat, dem irgendwann sogar seine eigene Vorgeschichte abhanden kommt. Hallo. Aufwachen. Ich bin noch wach. Stundenlang könnte ich dir zuhören. Du hast etwas Beruhigendes. Vielleicht solltest du CDs mit Einschlaftexten für Erwachsene aufnehmen. Das käme bestimmt prima an. Auch im Sicherheitstrakt, wo du den Rest deiner Tage verbringen wirst. Gregor Friedrich alias Enrico D. Calvas. Oh, verflucht ist mir heiß. Ich würde es begrüßen, wenn Sie den Bademantel anbehalten würden. Mann, du redest eine Scheiße. In Wirklichkeit bist du da ganz fickrig, wenn ich mich ausziehe. Du bist dir deiner Sache wohl mächtig sicher. Ja, das bin ich. Auf diesen Tag habe ich lange, sehr lange hingearbeitet. Einer der altgedienten Top-Terroristen, der mit den Jahren, Jahrzehnten zum Phantom der gesamten Staatsschutzoper geworden ist. Ein Killer in Professorengestalt. Wird dank meiner Recherchen zur Strecke gebracht. Bravo. Man wird dir einen Orden verleihen. Die gesamten Verfolgungsbehörden sind in deiner Schuld. Aber nur, wenn deine Geschichte auch erscheint. Warum sollte sie nicht erscheinen? Vielleicht habe ich ja meine Geschichte längst selbst geschrieben und ebenfalls an sicherer Stelle hinterlegt. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich unheilbar krank bin und meine Homestory bei einem Anwalt meines Vertrauens deponiert habe. Von dort soll sie nach meinem Tod an die Öffentlichkeit gelangen. Ich kann das ganze Verfahren aber auch beträchtlich abkürzen und schon vorher zur Plaudertasche werden. Dann bin ich mein eigener Enthüllungsjournalist und Sie, gnädige Frau, Sie schauen in die Röhre. Kein Mensch wird sich für Sie interessieren. Ihre Geschichte gibt es gar nicht. Und wenn es sie gibt, habe ich sie geschrieben, nicht Sie. Wenn du das tust. Was ist dann? Dann erschieße ich dich. Ausgehöhlt von der Krankheit des Kopfes und des Leibes, ist so weit fortgeschritten, dass demnächst die Ernte eingefahren wird. Mein Leben war gut. Eigentlich kann ich mich nicht groß beschweren. So viele kuriose Ehrungen, die einem anderen galten. So viele Lesern. Rührend. Sie werden mich übers Grab hinaus lieben. Auch wenn Sie Bescheid wissen, dass meine Geisteshaltung nur eine Tarnung war. War sie das wirklich? Damals, als meine Enttäuschung einsetzte über die Theoretiker einer Revolution, die immer nur angedacht wurde. Aber mit Andachten gewinnt man keinen Krieg. Damals war ich selbst ein Theoretiker und habe doch nicht viel anders gedacht als heute. Was ich in die Tat umsetzte, war der blanke, harte Mutwillen der Jugend. Kann Menschen und Realitäten im Handstreich gewinnen. Das war meine Überzeugung. Wir tauchten ab, bauten kleine Zirkel auf, wie verschwörerische Skatrunden. Wir lachten uns schlapp über jeden Tag, den wir nicht entdeckt wurden. Wir spielten Katz und Maus mit der Welt. Das war herrlich. Ein nicht enden wollender Beitrag zur Selbstverwirklichung. Und immer waren wir nur Katz, nie Maus. Was wir taten, ergab sich von selbst. Wir brauchten ja nur die Kriminalität nachzuspielen, die uns andauernd vorgeführt wurde. Dass es Opfer gab, tat uns leid. Für den Moment. Länger nicht. Ich muss dir nicht sagen, kleine Journalistin, wie verdorben die Welt ist, wie abgrundtief schlecht, wie wenig ein Menschenleben gilt. Der Mensch hat nur die Rechte, die er sich selber verleiht. Er gibt sie, er nimmt sie. Er ist seine eigene höchstrichterliche Instanz. Ich habe nicht Buch über die Opfer geführt, ich habe andere Bücher geführt, bessere, klügere Bücher. Wie meine Leser bestätigen können, denen ich insgesamt hilfreicher war als alle ihre Hausärzte zusammen. Ein Menschenleben zählt nicht viel. Dazu gibt es viel zu viele Menschenleben. Die Erde leidet unter ihnen. Weniger ist mehr. Und nicht nur deswegen kann ich sagen, dass es um keinen so recht schade war. Auch um mich ist es nicht schade. Mein kleines Ich verlischt im gleichgültigen Wind. Leute wie du, Menschen mit hektischem, aber insgesamt beschränktem Auffassungsvermögen, können nicht begreifen, dass beides zusammengeht. Der schöne Schein, der Geist, die Bescheidenheit des Herzens und der Kampf, der messerscharfe Kampf bis aufs Blut. Eines Tages, eines fernen Tages, wird die eine mit der anderen Welt zusammenfallen. Und dann sind wir bis zur Unkenntlichkeit befriedet. Ob wir dann glücklicher sind? Wohl kaum. Ich werde es nicht erleben. Und du auch nicht. Unsere Wege trennen sich noch diese Nacht. Enrico D. Calvas. Oh Gott, was haben wir denn da? Oh, ist das das kleine Ich? Der hässliche, schiefe, mühsam ausgefahrene Achse des Bösen. Und jetzt bildest du dir ein, ja? Dass du mich einfach... jenen zeitraffenden Wachträumen, von denen Sterbende berichten, die vom Tod ins Leben zurückkehren. Ein ganzes Leben prozessiert da vorbei, festlich illuminiert, wird zum Konzentrat einer zeitlosen Wahrheit. Der erfüllte Augenblick zieht die Summe des Lebens. hält die Existenz bis in die letzten Winkel, ehe er wieder absinkt ins Dunkel des Bewusstseins. Dieser Augenblick hält die Zeit an. Er entscheidet über die Wahrheit, über Gut und Böse, über die Gewähr, entweder nur Täter oder nur Opfer zu sein. Manchmal sehe ich aus dem Dunkel ins Helle. Ich sehe durch Wände und Herzen und Gitterstäbe. Und dann sehe ich ihr Gesicht. Es ist schön und kalt. Es gehört einer Toten. Aber der Tote bin ich. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Dr. Calvers. Danke. Vielen Dank auch dem Publikum. Danke. Herr Dr. Calvers steht, wie angekündigt, nun für Fragen zur Verfügung. Alle, nicht nur die anwesenden Journalisten, sind also herzlich eingeladen, den Autor zu seinem neuen Buch zu befragen. Hier. Ja, bitte. Ihr neuer Roman, Die Achse des Bösen, aus dem Sie uns hier ausführlich vorgelesen haben, Herr Calvers, soll hart und realistisch sein. Das haben Sie selbst vor kurzem in einem Interview gesagt. Sie wollten weg von philosophischer Besinnungsprosa und stattdessen mitten hinein in die globale Politik, deren, Zitat, wahre Hinter- und Untergründe seit den Zeiten des verschollenen Karl Marx konsequent verschwiegen würden. Enrico D. Calvers, gab Ihr Verlag zudem vollmundig bekannt, schreibt an einer unerhörten Enthüllungs- und Liebesgeschichte. Ich habe sie geschrieben. Sie ist fertig. Aber kann man diesen Roman wirklich realistisch nennen? Ein alternder Schriftsteller lernt eine attraktive junge Journalistin kennen, die ihn in mehrfacher Hinsicht auf andere Gedanken bringt. Zum einen macht sie ihn scharf, das kann man ja wohl so sagen. Er fühlt sich auf eindeutige Weise wieder jung. Zum anderen aber hat diese Journalistin hochbrisantes Material entdeckt. Sie weiß, dass der Schriftsteller jahrzehntelang ein Doppelleben führte. In Wahrheit ist er der Kopf einer geheimnisvollen Terrorgruppe namens Qumran. Kann man eine solche Geschichte, das frage ich jetzt nochmal, wirklich realistisch nennen? Also auf mich wirkt sie mit Verlaub konstruiert. Sie dient doch nur dazu, eine merkwürdige Handlung mit obsessiven Altherrenfantasien zu unterfüttern. Ja, ich gebe zu, passagenweise ist das Werk halbwegs gelungen, aber nur, weil Sie als Autor über eine geschmeidige oder sagen wir besser, eine versierte Sprache verfügen. Danke. Wenigstens etwas. Sie haben mit fast allem, was Sie sagen, nicht ganz unrecht. Und doch sind Sie weit entfernt von der Wahrheit, meine Liebe. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Einen kaum verbrämten, unsittlichen Antrag sozusagen. Kommen Sie und besuchen Sie mich in meiner wundersamen Einöde auf dem Geiersnest. Ich werde Sie herzlich empfangen. Ich werde Sie aufs Beste bewirten. Und dann werde ich Ihnen zeigen, wie realistisch meine Geschichte in Wirklichkeit ist. Die Achse des Bösen von Otto A. Böhmer. Die Rollen und ihre Darsteller: Enrico Calvers, Christian Redl, Bettina Stanzel, Tanja Schleif, Jürgen Steinfeld, Andreas Wimberger, Moderator Martin Harbauer. Technische Realisation Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.